Weiß Bescheid, Ben im Leben. Zu Zucker, ich bin Kapital-Rapper und kein YouTuber. Und ich scheiße, was die Lehrer sagen. Der einzige Lehrer war mein Lehrer Magen. Brother, ich komm aus dem Plattenbau. Nase taub, Plattengrau. Die Waage wie klar genau. Hol die Knarre raus, yalla, mach die Kasse auf. Gib die Scheine her und ich schein wie Forrest Gump. Sie wollen mich ficken, aber komm nicht ran. Ihr seid frech in Kommentaren, ich bin frech zu Kommissaren, frech so wie Donald Trump. Du willst ficken, ja, dann komm, komm. Baller alle Welt, Rapper, bam, bam. Ja, Brother, das ist in Topform. Und jetzt von vorn, komm, Brother, komm, komm. Du willst ficken, ja, dann komm, komm. Baller alle Welt, Rapper, bam, bam. Ja, Brother, das ist in Topform. Und jetzt von vorn, komm, Brother, komm, komm. Fick den Mathe-Lehrer, ich brauch keinen Taschenrechner. Klassensprecher mit nassen Becher. Nein, ich hatte keinen Minijob. Nur ne Waage und ein Kilo Ort. Rollen, wenn's vorbei und die Kippes wenden. Da wo ich herkomme, musst du für dein Essen kämpfen. Ich hab viel Stoff, hinter mir sind vier Cops. Das hier ist Berlin und nicht vier Blocks. Bra, ich komm von ganz unten, in paar Stunden. 5 Millionen mit Taschkunden. Scharfe Waffe unterm Autositz. Denn das ist Bra-Musik und ich Bravo Hits. Was geht ab, bra? Berlin lebt, jebat. Du weißt Bescheid. GTS Play. Why, why? Mein GTS Play. Why, why? Kapital ist weg. Kapital. Das ist Makarov-Komplex.